Schnacki, wacki, Popolo, Schnacki, wacki, Popolo. Schnacki, wacki, Popolo, Schnacki, wacki, Popolo. Schnacki, wacki, Popolo. Sie hören Heinzi Drüsenkötel und die Pümpel mit ihrer ersten Single Schnacki Wacki Pupulu.